Fanboys. Heute mit dem Tobi. Hallo. Und dem Marcel. Hallo. Und dem Martin. Hallo. Ja, Folge 217. Wir sind versammelt. Und irgendwas, ich hätte mir so einen guten Anfangsgag überlegt, aber ich habe vergessen. Wir sind mal wieder versammelt. Ja, das auch. Aber ich hatte irgendwie echt einen guten, naja. Es ist warm, genau, ich wollte sagen, dass es warm ist und deswegen irgendwie alles vergessen und für die Hörer schwitzen und Hörerinnen schwitzen und ja. Verzeiht uns leichte Verspultheit, es ist reichlich warm und so weiter und so fort. Aber Marcel hat trotzdem einen Zahlenfakt rausgesucht zur 217. Ja, die 217. läuft einem ja nicht so oft über den Weg, außer man hat Sky Go. Oh. Sky Go. Denn der bekannte Sky Go-Fehler 217. Hat nach gewissen Webseiten eine unbekannte Ursache. Die Geißel der Menschheit. Und es gibt verschiedene Fehlerbehebungen, je nachdem, wie man Sky Go benutzt. Eine davon ist, löschen Sie die App vom jeweiligen Gerät. Oder schauen Sie, ob Silverlight installiert ist. Ja. Ja. Ist das gut oder schlecht, wenn Silverlight installiert ist? Hier hängt von der Version ab. Das kann ich jetzt gar nicht so ohne weiteres beantworten. Dachte ich mir. Aber es ist interessant, wie viele von diesen Diensten auf Silverlight aufgesprungen sind, statt auf Flash. DRM. Oh, right. Drum. Ja, die warten jetzt alle auf HTML5 mit dem lustigen Drum und dann gehen sie auf HTML5. Nun ja. Aber der bekannte Skygo-Fehler 217. Ja. Nicht verwechseln mit einem Skynet-Fehler. Wenn Sky Go dann Sentience ein genau. Bewusstsein erlangt. Ja. Und ja, aber, zwingt, Dinge anzugucken im Internet. DRM erlebt ja anscheinend eh jetzt eine Renaissance. So YouTube-Videos von Günter Grünwald. Okay, jetzt bin ich ausgestiegen. Ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Dann ist mal keine Überleitung. Sky Go. Was hast du gerade gesagt, Marcel? Ja, DRM erlebt ja jetzt eine Renaissance. Ja. Jetzt bin ich leider ein bisschen unvorbereitet, aber das hat was mit iTunes Match auch zu tun? Nein, iTunes Match eben nicht. iTunes Match hat kein DRM. Nein. Jetzt neu. Aber Apple Music hat jetzt DRM. Ah ja, Apple Music. Ja. Match hat ja kein DRM und kein DRM gehabt. Mhm. Das war ja das Tolle an Match. Ja. Aber ich dachte, sie hätten das jetzt auch mit umgestellt. Und man sollte ganz schnell... Ja, nein, nein, ja, nein, nein. Ja. Hat Taylor Swift irgendwas dazu gesagt und jetzt doch... Nein, Taylor Swift hat dazu leider nichts gesagt. Ja. Ja. Das fand ich das Lustigste an Apple Music, was uns ja jetzt auf den Handys gelandet ist, wenn ihr 8.4 installiert habt, dass gleich auf der ersten Seite das neue Album von Taylor Swift ja, natürlich. Beworben wird. Very nice. Ja, das ist ja eigentlich gar nicht für Apple Music kommen sollte. Tja, dann kam alles anders. Aber das hatten wir ja letzte Woche schon. Diese Woche tatsächlich neu die Erfahrung mit Apple Music in iOS 8.4 und macOS 10.4. Die sind ja beide auf Punkt 4, kommt mir gerade so. Das kommt auch gleichzeitig raus. Krasse Scheiße. Nun ja, außerdem in 10.10.4 jetzt wieder MDNS-Responder, wie schon angekündigt, statt Discovery-D. Ah, stimmt. Sprich, euer Netzwerk wird dann wieder besser laufen jetzt. Oh, ja. gleich updaten. Aber Apple Music, Musik. Habt ihr denn Apple Musik schon getest abonniert? Ich muss mich da gleich outen als ganz schlechter, investigativer Fanboys-Reporter, weil ich habe irgendwo gehört, es zerschießt die Playlisten. Ich habe auf Twitter gehört von einem, dem irgendwie ein und derselbe Song 6 Millionen Mal in eine Playlist gelegt wurde beim Migrieren auf Apple Music. Seitdem stürzt iTunes beim Öffnen ab. Dann habe ich mich gefercht und dann habe ich es doch bleiben lassen. Ja, aber das passiert ja den meisten. Ja. Außerdem ist dir wirklich, wirklich, wirklich was entgangen. Also erstens, ich habe ja Apple Music geöffnet über den App Store, weil da gibt es einen Banner, weil ich erstmal gar nicht wusste, wo ich das finden sollte. Mhm. Hinterher habe ich dann gesehen, es gibt jetzt einen 2-fachhaftes neues Icon, um es so zu sagen. Naja gut, das war jetzt vorher auch nicht so super schön. Aber jetzt ist es nee, aber was ich tatsächlich zweifelhaft finde, ist, dass man muss es erstmal wiederfinden. Ja. Und das finde ich jetzt nicht so toll, weil gerade mein iPhone ist ja voll gemüllt mit Apps und ich habe keine Ahnung, wo meine Musik-App jetzt gelandet ist. In dem Folder mit dem Apple-Kram. Nee, offensichtlich ist sie auch woanders gewesen und ist jetzt irgendwo gelandet. Aber dafür hast du doch Spotlight. Nein, dafür habe ich Spotlight eben nicht, weil Spotlight ja immer noch nicht zeigt, wo das herkommt. Ja, zum Start. Ah ja, hier, unter Health. Da gehört es hin. Sehr schön. Also das Icon sieht jetzt völlig anders aus, deswegen ja. Findet man es nicht sofort. Ja. Ja, aber dieses ganze Apple Music, wie man da reinkommt und so, ist ja schon ein bisschen hakelig. Es ist wirklich unglaublich lustig. Das Erste, was hier passiert, ist, ihre Hörbücher wurden verschoben in die iBooks-App. Ja, das ist das Erste, was aufgeht, wenn du Apple Music startest. Ja. Ist vielleicht ein bisschen ungünstig. Ja. Gut, da kannst du da entweder Cancel drücken oder die Hörbücher springen. Genau, der Knopf heißt iBooks oder Cancel. Ja. Schön. Hm. Gut, also ich bin dann in Apple Music geblieben und dann als Nächstes habe ich auf den Für-Dich-Knopf gedrückt. Oder ging es dann so? Nein, du musstest erstmal irgendwie hier deine Probeabo klicken. Oh Gott, erstmal muss man sich das Probeabo anklicken, was auch eine tolle Erfahrung ist, weil da steht ja 3 Monate frei und dann Probeabo. Ich glaube, es ist sehr klug von Apple, das so zu machen, weil ich kenne viele Menschen, die Abos einfach nicht kündigen. Das heißt, du schließt jetzt das Abo schon ab. Gut. Und dann kannst du dich auch noch entscheiden, ob du ein Einzelabo haben willst oder Family Sharing, aber da ich Family Sharing noch nicht kapiert habe, wie ich das jetzt am besten machen muss, habe ich jetzt ein Einzelabo, ist ja noch kostenlos. Und dann steht da, wollen Sie Apple Music für 9,99 jetzt kaufen? Mhm. Moment, es war doch irgendwie gesagt, dass es 3 Monate frei ist. Tja. Ich habe dann einfach trotzdem drauf gedrückt und es ist dann auch einfach so erstmal kostenlos. Ja, aber du hast es halt schon mal abonniert für potenziell. Ja, man kann es aber, glaube ich, auch vor Ablauf der Periode. Ja. Schon wieder kündigen. Es ist halt, sie benutzen halt dieses gleiche Abo-Modell, das sie irgendwie auch für alle Apps auch zur Verfügung stellen. Und das hakelt halt also in diversen Ecken, finde ich. Aber das ist, ja. Genau, und dann ist man in Apple Music drin, aber noch nicht im richtigen Tab, wo wirklich Apple Music ist, sondern in der Library. Ich sehe, mir ist einiges entgangen. Mhm. Dann drückst du auf Für Dich, wenn du ein deutsches Phone hast. For You. For You. und dann kommt erstmal. Dann kommen erstmal rote Bubbles. Oh ja. Und die Anweisung, wähl doch mal 3 Musikgenres aus. Sagt er 3? Nee. Nee, wähl mal Musikgenres aus. Ja, ja. Und da ist die Experience ganz großartig. Also erstens fiel es mir super schwer, da was auszusuchen, weil das sind dann so Sachen wie Pop. Indie. Whatever that means. Filmmusik. Ja. Nein, Filmmusik nicht. Filmmusik gab es da auch. Ach echt, okay. Ich habe auch Filmmusik geklickt. Das ist schön. Ich hatte keine Filmmusik. Nun ja, aber also die Genres Interface völlig unbrauchbar. Dann, wenn du auf eine dieser Bubbles drückst, dann wird die größer. Ja. Und du kannst 2-mal drücken, dann wird sie ganz groß, weil dann mag ich das ganz besonders gern. Genau. Aber das fand ich nicht das Schlimme. Sondern das Schlimme fand ich, unten steht Du und ein Kreis. Und wenn du auf die erste Bubble drückst, dann füllt sich der Kreis halb. Und jetzt, Tobi, sagst du mir, was passiert, wenn du auf die zweite Bubble drückst? Füllt sich der Kreis ganz. Nein. Ganz klar. Nein. Dann, füllt das dann passiert Drittel. Nichts. Nein, nichts. Nichts. Und wenn ich dann noch eine Bubble drücke? Nichts. Nichts. Und dann habe ich versucht, auf das Du drauf zu drücken, weil ich wollte ja jetzt bestätigen, ich wollte jetzt weitermachen. Ist aber kein Knopf. Erstmal probiert habe, mehr Bubbles anzudrücken. Geht aber nicht. Okay, du bist mit einem halben Du dann da. Du bist quasi nur halb. Und das hat mich, glaube ich, schon 5 Minuten gekostet meiner Zeit. Bis ich dann oben rechts ein Wortlabel mit weiter gefunden habe. Was genauso drückbar aussieht wie das Du. Also eigentlich weniger drückbar als das Du. Ja, und dann kann man auf weiter drücken und dann kommt man zu Interpreten, die schon mal vorsortiert sind nach der Auswahl, die du getroffen hast. Und das ist halt eine Auswahl, die du da treffen kannst, die ist halt so, magst du jetzt U2 oder Michael Jackson? So nach dem Motto. Du kannst dann auf weitere Künstler drücken, damit dann vielleicht doch irgendwann mal was kommt, was du im entferntesten vielleicht doch auch noch hörst. Aber das habe ich dann relativ oft gemacht. Dann, wenn du dann tatsächlich einen Interpreten aus oder mehrere Interpreten auswählst, dann wird dein U-Kreis auch komplett. Oh, das ist quasi nur eine Anzeige von Screen 1 von 2 und Screen 2 von 2. Ja, ein Interface-Element, was es so eigentlich noch nicht gegeben hat. Das auch total unintuitiv, nicht drückbar, völlig daneben. Ja. Ich muss sagen, ich habe dann tatsächlich Aufwand getrieben, da möglichst viele Bubbles anzuklicken, die ich anklicken möchte, auch im ersten Screen. Und das Problem ist allerdings, die Bubbles, die bleiben ja. So, und wenn du dann irgendwann hast du halt genug Bubbles gedrückt, dass nur noch 4 dazukommen zum Beispiel, weil nicht mehr Platz ist. Okay. Ach, die werden mehr, wenn du drückst, oder? Na, es gibt halt den Knopf, zeig mir andere Sachen. Ah, okay. So. Da kommen dann mehr. Und dann gehen dann die Bubbles, die du nicht gedrückt hast, weg und es kommen andere Bubbles. So. Aber je mehr du schon ausgewählt hast, desto weniger Platz hast du, um neue Möglichkeiten anzugucken. Und dann hast du halt irgendwann diesen Zustand, wo du sagst, ja, eigentlich möchte ich noch genau spezifizieren, aber ich muss jetzt immer 3 Bubbles holen keine davon ist die, die ich holen wollte, und dann muss ich nochmal Zufalls generieren. Also es ist so ein bisschen so Pachinko-Maschine irgendwie. Also dieses Interface, ja, wer sich das ausgedacht hat. Ah, hier, so sieht das aus. Ein Hype. Und vor allem neben dem Du gibt es auch noch einen Knopf, also einen Textlabel, das heißt zurücksetzen. Und um weiterzukommen, muss man rechts oben. Das sieht so ein bisschen nach UIKit Dynamics aus, wie die Dinger so hin und her blöbbeln. Ja, ja, und die Labels sind halt Comedy, Weltmusik, Schlager, deutscher Pop, R&B, Soul, Dance, Oldies, Klassik, deutscher Rap, 80er. Alles kann ich nicht anklicken. Du hast einen ganz diversen Musikgeschmack, muss ich sagen. Mhm. Trollolog. Ja, also, wow. Na gut. Gut. Aber dann ist man irgendwann drin. Warum machst du das jetzt eigentlich nochmal? Ich habe jetzt bloß mal, um die tolle Animation zu sehen. Okay. Dann ist man irgendwann drin und dann fand ich die Auswahl aufgrund dem Mist, was ich da angewählt habe, doch relativ gut. Ja, das geht mir auch so. Ich habe allerdings auch nicht nur Mist ausgewählt. Deutsche 80s Rap Comedy. Ich war etwas verwundert, dass er nicht einfach mehr diese Musiklibrary zu Rate gezogen hat, die schon drauf ist. Das ist ein bisschen total seltsam, ja. Ja. Vor allem, also wenigstens um die Bubbles zu filtern. Ja, vorher. Könnt ihr ja sogar mein Match angucken und irgendwie so meine gesamte Musiklibrary. Aber naja. Nun, ja. Das Radio habe ich ausprobiert, da hattest du wohl Glück. Ich habe sofort wieder ausgemacht, weil da irgendwas Handgepicktes lief, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Also ich habe jetzt zu mehreren Zeitpunkten Beats One, wie das ja so schön heißt, Beats gehört. One war das. Sowohl Sendungen mit diesem, wie heißt er? Diesen Posterboy-Typen vergessen. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe auch die aus London gehört, die fand ich fast angenehmer. Und ich habe auch so ein paar Sendungen gehört, die von Prominenten und Musikern quasi moderiert wurden. Mhm. Das fand ich fast das Beste, weil da war irgendwie, ich habe eine mit Saint, wie heißt die, Saint Vincent? Keine Ahnung. Ob das jetzt der korrekte Name ist. Auf jeden Fall war das so eine Call-In-Sendung, wo dann irgendwie so ein kleines Mädchen irgendwie eine Geschichte erzählt hat und sie hat dazu ein Mixtape dann gemacht für die. Das war herzallerliebst und hat gut funktioniert. Und die hat auch mehr so Oldies gespielt, so David Bowie und so Kram. Das fand ich gut. Also ich habe das in der Tat jetzt benutzt und bin momentan noch nicht so abgeturnt davon, dass ich sage, so, das bringt nichts. Also ich habe damit schon neue Musik entdeckt und ich denke, kann man mal im Auge behalten, ob das performt oder nicht. Cool. Ja, und ansonsten, ich habe auch schon Sachen über das normale, keine Ahnung, was das normale Interface ist, aber das Suchen und Finden Interface gehört, die ich noch gar nicht kannte und die ich gut fand. Ja. Die Suche ist auf dem Niveau von der App-Store-Suche. Das heißt, wenn man den Künstler nicht genau richtig buchstabieren kann, weil man den nur vom Namen kennt, dann vergiss es. Das stimmt. Du kannst aber zumindest Künstler und Songtitel halb eingeben und kriegst trotzdem die richtigen Ergebnisse. Das ist beim App-Store ja auch nicht der Fall. Das hängt auch vom Künstler ab. Aber ja. Ja, ich habe nämlich gestern auch eine Playlist gebaut. Ich habe meine Lieblings-Spotify-Playlist nachgebaut. Ich habe so eine Spotify-Playlist mit Tracks, die bei This American Life im Hintergrund laufen. 100 Stück oder so, und die habe ich jetzt mal irgendwie in iTunes Match reingepflegt und muss feststellen, die sind gut sortiert. Also sie haben fast alles gefunden, was ich haben wollte, und ich bin da zufrieden mit der Auswahl. Wo baut man denn eine Playlist? Ich habe die auf dem Mac gebaut. Ah ja. Weil ich muss schon sagen, mich überfordert diese App optisch ein bisschen, weil da gibt's, sind halt 1000 Sparten und Bilderchen und bunt und ja. Chingilingi, aber was ich eigentlich genauso mache, weiß ich auch nicht. Ja. Vielleicht ist es ganz gut, um was zu entdecken, aber ja, es ist ein bisschen, oh, ach, woher hat er denn jetzt plötzlich die richtig guten Empfehlungen? Also da kann ich echt nichts sagen dagegen. Ja, was ich ein bisschen verwirrend finde, ist dieser Mini-Player auf dem Mac vom neuen iTunes. Da hast du ab und zu das Herzchen drin und ab und zu das Sternchen. Und ich habe erst überhaupt nicht verstanden, was es soll, warum da manchmal Herz und manchmal Stern ist. Ja, das Herz ist für dich und das Sternchen ist neu. Nicht ganz. Das sind nämlich die Symbole unten. Die also es ist in der Tat so, dass je nachdem, was du App. Was du gerade für einen Modus anhast, dieses Herzchen oder dieses Sternchen erscheinen, und dieses Herzchen ist tatsächlich für die für dich Filter. Also wenn du was herzt, dann beeinflusst das die Auswahl, die du unter For You präsentiert bekommst. Wenn du was sternst, dann hat das nur eine Auswirkung auf die Radio Station, die du gerade hörst. Also du kannst ja Custom Radio Stations haben, und wenn du sagst, ich will jetzt irgendwie Tracks hören, die sich so anhören wie Kings of Convenience, und dann läuft halt irgendwie was, wo du denkst, ja, das ist genau die Art von Radio Station, die ich hören will, dann bewirkt der Stern quasi, dass die Radio Station so in diese Richtung geht. Werden die gespeichert, die Radio Stations? Ja. Ah ja, okay. Also da kannst du so deine Radiostationen trimmen. Also Radio im Sinne von algorithmisch generierte Playlist sozusagen. Ja. Also ich bin gespannt. Ich kann momentan hauptsächlich Sachen an der Oberfläche kritisieren, aber was da drunter steckt, scheint Hand und Fuß zu haben. Ja. Algorithmisch oder, ja. Oder Hand ausgewählt, wer weiß das schon. Das Problem ist irgendwie, selbst in diesem Zustand kann das halt irgendwie Spotify ersetzen, weil Spotify halt vom User Interface auch nicht besser ist. Traurigerweise. Ja. Vor allem Spotify ist doch jetzt gerade eher der Dumme mit dem 3 Monate kostenlos Abo. Ja. Naja. Nun ja, wir werden das im Auge behalten. Ich habe auf jeden Fall vor, mein Spotify mal irgendwie runterzuschalten auf werbefinanziert, weil ja, brauche ich dann nicht, wenn ich Apple Music mache. Was noch spannend ist, braucht man jetzt eigentlich noch Match? So, iTunes Match? Das habe ich ausgesessen. Hast du ausgesessen? Hast du gar nicht? Nee. Ich habe das ja, habe ich festgestellt. Ich dachte auch schon, ich hätte das abgeschaltet, aber ich habe es einfach nur, ich benutze es einfach noch nicht, und ich habe es noch. Und ich habe mich jetzt mal schlau gelesen, was das jetzt zusätzlich bewirkt zu Apple Music. Und der wesentliche Punkt ist, du kannst Dinge, die du in deiner Library hast, ohne DRM von Apple nochmal runterladen auf anderer Stelle oder auch an der gleichen Stelle. Mit Apple Music kriegst du das zwar auch alles lokal gecached, aber mit DRM. Okay. Also es gibt noch einen Aspekt an Apple Music, und das ist, wenn ich jetzt das Abo abschließe oder dabei bleibe, dann werde ich definitiv mehr Geld für Musik ausgeben als vorher. Weil ich habe mir nicht für $10 Musik gekauft im Monat. Ja, das ist auch das, was bei mir dagegen spricht, warum ich das vermutlich nicht mache, weil ich kaufe mir halt alle 2-3 Monate mal ein Album. Und das ist dann 10er. Also deswegen ist es halt, aber ich bin da auch eh so irgendwie Abo-Dienste schrecken mich ab, weil das ist so ein, du drückst einmal auf den Knopf und dann machst jeden Monat Kaching, und das wird zu Fixkosten, und das ist irgendwie bei mir ganz gefährlich. Ja, ich denke, ich werde halt Spotify da doch ersetzen. So. Da zahle ich halt momentan schon für, insofern. Und auf der anderen Seite habe ich auch kein Problem damit, 10 Euro im Monat für Musik zu latzen, selbst wenn. Das Lustige ist ja, im Grunde ist das ja schon fast sowas wie diese Kultur-Flatrate, die damals im Gespräch war, und halt jetzt privat organisiert. Sozusagen, ja. Du hattest ja irgendwie gestern getwittert, irgendwie, ob das jetzt, du weißt nicht, ob das jetzt gut wäre, wenn es das gleiche für Apps gäbe. So. Oder katastrophal. Ich glaube, es wäre katastrophal. Mhm. Also das ist schon, ich glaube, es ist auch für Musik schon sehr die Commodification. Ja, also ich habe das für Apps mal angesprochen, weil mich interessieren würde, wie der Markt sich verändern würde. Weil das Free-to-Play-Modell würde ja sozusagen in sich zusammenbrechen. Das ist ja die Frage, wie du es berechnest. Ja, also wenn macht man es zum Beispiel per Zeit? Oder ja, das ist ja auch vielleicht unfair. Auf der anderen Seite ist vielleicht per Zeit noch das netteste Kriterium. Gut, aber dann würden sich ja die Free-to-Play-Spiele dahin verändern, dass du sie offen haben musst, um zu farmen. Gott, ja, das stimmt. So, da musst du halt ständig irgendwie dein Clash of Clans offen haben, um irgendwie das, was passiert. Ah ja, aber auf der anderen Seite gäbe es dann nicht Konkurrenz mit Spielen, die du nicht offen haben musst, die dann trotzdem in die Richtung gehen. Da ist ja dann wieder Wettbewerb. Die Sache ist die, nehmen wir mal an, jeder zahlt einen Zehner für Apps. Ich gebe sicherlich mehr als einen Zehner im Monat für Apps aus. Ja. Gibt natürlich auch Leute, die weniger als einen Zehner ausgeben. Und wahrscheinlich führt so ein Modell dazu, dass das bei mehr Entwicklern landet, deswegen dann gar keiner mehr davon leben kann. Ich glaube auch, ja. Aber irgendwie wäre es ja auch fairer. Aber das weiß ich. Irgendwie wäre es fairer, wenn gar keiner mehr davon leben kann, das ist richtig. Naja, keine Ahnung. Also ich finde den Gedanken auf jeden Fall interessant, aber vielleicht wäre es auch wirklich Blödsinn. Gut, ich las von der Apple SIM und wusste gar nicht, dass es eine Apple SIM gibt. Sie ist jetzt auf jeden Fall auch in Deutschland verfügbar. Das ist die eingedrahtete. Nein, Gerät eingebaut. Soweit ich es verstehe, ist es keine eingedrahtete, sondern eine, die du kaufen kannst von Apple. So, okay. Tatsächlich eine SIM, die allerdings virtuell ist. Das heißt, da ist jetzt kein Provider dran gebunden, sondern du kannst dann sagen, hier, ich habe die Apple-SIM, ich möchte jetzt gerne in Kanada bei Rogers ein Datenpaket kaufen und bekommst dann quasi ein Datenpaket von einem anderen Mobilfunkunternehmen auf deine SIM gebeamt. Hat halt den Vorteil, dass wenn du im Ausland bist, du tatsächlich mit dieser virtuellen SIM lokale Tarife benutzen kannst. Also ich hatte mal gelesen, dass es iPads gibt ohne SIM-Karte, wo einfach so ein Identifier ins Gerät gelötet ist. Und der so funktioniert, wie du das gerade erklärst. Kann sein, dass ich es missverstanden habe. Es klang allerdings so, als könnte man das jetzt kaufen in Deutschland und das würde dafür sprechen, dass es physikalisch ist. Ich glaube, die Mobilfunkunternehmen sind not amused, weil das macht es dann viel einfacher, mal schnell zu wechseln. Ja, ja, wenn du nicht diese blöde Karte da... Ja, sie verkaufen es halt als Reiseding. Also ja. Du bist jetzt irgendwie im Ausland und willst mal kurz deine Mails checken und dann kannst du halt irgendwie hier... Ich wünsche mir das auch fürs iPhone. Ja, warum gibt es das nicht schon längst? Das ist irgendwie so warum gibt's überhaupt Frage, die sich einem aufdrängt. Ja, das ist halt das mit der Telefonnummer und so, die man ja eigentlich auch nicht mehr braucht. Aber nun ja. Ja, und dann ist noch was im App Store passiert. Ja. Was ist denn im App Store passiert? Ach, die Konföderiertenflagge. Ist rausgeflogen. Ja. Das ist ein ganz interessanter Artikel, den ich da verlinkt habe. Ja. Den muss man nämlich von oben nach unten lesen. Das ist ja mal ungewöhnlich. Am Ende auch noch von links nach rechts. Aber hallo. Jedenfalls fängt der an mit ein historisches Spiel, in dem man einen Schlachtfeldzug, whatever, der Konföderierten gegen die andere Seite, Nordstaaten? Yankees. Gegen die Yankees. gegen ihre Gegenseite nachspielen konnte. Ist aus dem App Store gepullt worden wegen Zeigen der Föderierten-Flagge. Ja. Und die erste Reaktion ist natürlich... Meine erste Reaktion war, irgendwie schön, dass Apple auf diesen Zug aufspringt, aber hallo, warum gleich so mit dem Holzhammer und warum jetzt einfach ein Spiel, das eine historische Schlacht nachstellt, bannen? Weil, ich meine, was ist dann mit Wolfenstein? Da kommen Nazis vor, wird das auch gebannt? letztendlich, der Artikel, der Artikel hat so Update 1, Update 2, und in Update 4 offenbart sich dann, gebannt werden Spiele, die in Screenshots oder auf ihrem Icon prominent die Konföderiertenflagge zeigen. Mhm. Das gilt auch für die Nazi-Flagge. Und die haben mit dem Entwickler Kontakt aufgenommen, oder wahrscheinlich hat der Entwickler bei Apple Kontakt aufgenommen und gesagt, hey, seid ihr komplett bekloppt? Und haben dann mit dem Entwickler ausgemacht, okay, die Konföderiertenflagge ist nicht mehr auf dem Titelbild zu sehen. Das dann, also früher war links Konföderierten, rechts die Stars and Stripes, die aktuelle amerikanische Flagge. Jetzt ist es nur noch die aktuelle amerikanische. Und das, die App ist meines Wissens wieder im App Store. Und darüber nachgedacht habe ich mir gedacht, das ist unter Umständen gar nicht so eine schlechte Policy, weil wenn jetzt jemand so, also so mit einer Hakenkreuzflagge zu werben, wenn jetzt jemand so eine App sieht mit einem Hakenkreuz und ich denke, oh cool, Nazis, die klicke ich an, das wäre irgendwie, das fände ich doof. Aber ich will ja irgendwie historische Apps erlauben, um historisches Wissen darstellen zu können und so ein bisschen spielerisch zu vermitteln. Da ist ein Punkt, wo ich gerne einhaken würde, weil ich da bin ich mir ein bisschen unsicher. Also ich habe die Geschichte auch verfolgt und es gab so den Punkt, wo es für mich irgendwie umgeschlagen ist, und zwar an dem, wo der Entwickler ein Interview gegeben hat, wo er meinte, ja, aber Schindlers Liste wird ja auch nicht verboten. So. Und da ist für mich der Denkansatz, okay, du vergleichst jetzt gerade dein Real-Time-Strategy-Dings da mit Schindlers Liste. Der Unterschied zu Schindlers Liste ist aber schon, dass du dich nicht kritisch auseinandersetzt mit dem, was da passiert. Mhm. So. Also vor allem, selbst wenn es jetzt eine reine Simulation ist, du kannst ja trotzdem als die Konföderierten gewinnen. So, mit allen Konsequenzen. Mhm. Und Schindlers Liste ist halt nicht interaktiv und Schindlers Liste stellt halt tatsächlich zeigt historische Geschehen in einem bestimmten Licht. Mhm. Und das gelingt halt Spielen nur bedingt. So. Und da muss man auch ein bisschen drüber legen, ist das Medium schon reif dafür? Ist es wirklich, werden diese Themen so behandelt, dass man davon Historizität sprechen kann? Oder ist es einfach nur ein Backdrop, der halt da auf drüber geskinnt wird und für diejenigen, die sich jetzt da mit Kriegsdarstellung gerne beschäftigen. Also ich finde, es hat gar nichts damit zu tun, ob das Medium bereit ist, weil das kannst du machen und du kannst es im gleichen Medium auch nicht machen, wie das bei Filmen genauso ist. Also ein Papers, Please, da hätte ich überhaupt kein Problem damit, wenn die. Ich fände es nicht sinnvoll für das Spiel, aber wenn die jetzt aktuelle oder echte Symbole genommen hätten, weil das Spiel bringt es super rüber. Hm. Ein anderes Spiel wird es auf jeden Fall nicht schaffen. Und bei Filmen ist das doch genauso. Also mal ganz ehrlich, wie die Russen in Bond-Filmen benutzt werden, wird der ganzen Sache überhaupt nicht gerecht. Ja gut, aber auf der gleichen anderen Seite wirst du auch nicht irgendwie Nazis gegen Werwölfe im iTunes Store irgendwie runterladen können. So, das ist einfach so. Ja, aber da kann man ja von Fall zu Fall entscheiden und da finde ich die Policy gar nicht so dumm, das eben nicht prominent, nicht so als platte Werbung nutzen zu können. Wenn du es nicht aufs Filmplakat drucken kannst, dann überlegst du dir halt, ob du die Nazis in den Film packst, sind die da jetzt nötig? Ja. Finde ich eigentlich eine ganz, ganz hilfreiche Policy. Hm. Auf der anderen Seite, ich habe North vs. South gespielt und das Thema war mir nicht mal bewusst. Da waren mal zwei Armeen gegeneinander. Interessanter Fakt, auch damals, aber bei North gegen South, ist die Konföderiertenflagge nicht auf der Packung gewesen. Ja, ich weiß gar nicht. Also okay. Ist die eigentlich drin im Spiel? Weil sie ist mir nicht mal aufgefallen. Ich glaube schon. Könnte sein, dass sie drin ist. Ich bin mir nicht sicher. Sie ist auf jeden Fall nicht auf der Packung, weil das eine der Dinge war, die ich im Kontext dessen nachgeguckt habe auch. Okay, das ist interessant. Ja. Also ich finde es ist legitim, also so ein Interesse an Geschichte, auch an militärischer Geschichte und Schlachten und so zu haben und sowas auch sowas auch ohne Kontext konsumieren zu können, finde ich noch in Ordnung. Es ist jetzt ein bisschen platt dann, aber so platt auf die Art, wie halt ein Actionfilm, der keine Moral enthält, platt ist. Das ist halt so Zeitvertreib Action, und es ist so Geschichts. Es ist geschichtliches Wissen. Und es ist ein Bonus, da den Kontext zu vermitteln. Aber das ist für mich kein Kriterium, auf dem ich eine App ausschließen würde. Ich glaube, da bin ich bei dir. Also das ist auch für mich kein Kriterium, wo ich sagen würde, das darf jetzt nicht in dem App Store sein oder das würde ich jetzt nicht in meinen App Store reinlassen, wenn ich einen App Store hätte. Gleichzeitig muss ich aber schon sagen, dass ich Kriegsspiele, die historische Parteien beinhalten, schon immer komisch fand. So auch irgendwie Multiplayer Return to Castle Wolfenstein, wo du irgendwie die Nazis gegen die Alliierten spielst und halt als die Nazis gewinnen kannst. Mhm. So, das fühlt sich halt irgendwie seltsam an. Mhm. Ja, es ist irgendwie, es macht's ein bisschen echter. Man hat eine andere Beziehung dazu, wie wenn man halt anonymer Harry Dude in fiktiven Szenario Terroristen über den Haufen schießt. Gleichzeitig aber hast du halt auch keine Konsequenzen dadurch, dass du die Nazis bist und für die Nazis gewinnst. Ja, so, es hat einfach nur Capture the Flag und hurra, die Nazis haben gewonnen. Aber es bedeutet halt nichts. Ja, so. Fun Fact, ich habe in Wolfenstein immer, wenn ich konnte, Nazis gespielt. Weil ich das damals lustig fand. Wir haben das hier an der Uni gespielt auch, ja. Und ich habe mir nichts dabei gedacht. Und heute wäre ich da nicht so. Heute fände ich das nicht mehr witzig, als Deutscher immer die Nazis zu picken. Aber ich will dir damit recht geben, dass es sehr komisch sein kann, sowas kontextlos. So echte passierte Szenarios oder ausgedachte Szenarios mit real existierenden Parteien in so einem Spiel zu verwurschen. Ja. Andererseits kann es auch einen positiven Effekt haben, dass du halt eine andere Verbindung zu dem geschichtlichen Geschehen kriegst, weil du halt das Spiel dir die Möglichkeit bietet, sowas ein bisschen zu erleben. Also so, wenn du Schlacht XY aus dem Zweiten Weltkrieg mal durchgespielt hast, dann hast du, wenn du dich mit der Geschichte vom Zweiten Weltkrieg beschäftigst, einen anderen Bezug zu der Schlacht. Dann hast du so, keine Ahnung, dann weißt du die Generäle aus dem Kopf und weißt genau so, dann prägt sich dir das besser ein. Also es kann einen guten Effekt haben, aber es ist auch so, ich stimme dir zu, da wird irgendwie relativ leichtfertig umgegangen mit dem historischen Teil. Ja. Nun ja, es ist ja im Prinzip jetzt wieder wie immer, wenn irgendwie die große Aufregung in Sachen App Store ist, irgendwie ist jetzt doch alles gar nicht so schlimm und im Endeffekt ist die Policy ja dann doch relativ okay. Man hat nur irgendwie am Anfang mal wieder über die Stränge geschlagen bei Apple und erstmal alles rausgenommen und dann geguckt, wer sich wehrt. Aber das ist ja leider Modus operandi. Das ist irgendwie die Friss oder stirb Nummer, aus der Apple irgendwarum nicht mehr rausgeht. Also irgendwarum ist halt because they can. Ja. Und es ist halt bekloppt, aber es gibt halt keinen Kanal von Apple zu Entwicklern. Ja. Das ist Broadcast-Kanal, wo alle Entwickler bestrahlt werden. Oder nicht. Oder halt Stille. Und wenn du dann ankommst und anklopfst, dann kannst du Glück haben oder ignoriert werden. Aber so, dass man mit Entwicklern irgendwie Kontakt aufnimmt. Das ist sowieso der absurde Punkt an diesem ganzen System App Store, ist, dass es keine der beteiligten Parteien hat einen direkten Kanal zueinander. Apple hat keinen Kanal zu den Kunden. Die Kunden haben keinen Kanal zu den Entwicklern. Die Entwickler haben keinen Kanal zu Apple. Es ist, ja. Stille Post. Nun ja, so viel zu diesem Thema. Ich wollte mehr oder weniger aus Chronistenpflicht darauf hinweisen, dass die YouTube-App auf iOS jetzt 60 FPS-Videos abspielen kann. Und eigentlich wollte ich euch nur fragen, wie geht's euch eigentlich mit 60 FPS-Videos? Seht ihr das oder nicht? Ich habe da manchmal extrem Probleme, irgendwie zu wissen, ist das jetzt gerade 60 FPS oder nicht? ich bilde mir es dann immer ein und dann weiß ich es nicht. Und ja, das sieht total flüssig aus. Oh, waren doch nur 30. Ja, mir fällt es auch oft schwer. Ich hätte gerne lieber, dass die YouTube-App sich merkt, was ich als letztes Video geguckt habe und das auch nach einem Absturz mir wieder anzeigt. Oh, mir fällt das auch nicht auf. Gut, dann bin ich, dann liegt es nicht daran, dass ich alt werde, sondern dass wir alt werden vielleicht. Keine Ahnung. Zum Thema YouTube-App. Ich hätte gerne, dass die YouTube-App, dass ich einstellen kann, dass die YouTube-App in meinen Subscriptions aufgeht nicht, und nicht in dem seltsamen, was du vielleicht gucken möchtest, Modus. So, weil da, da will ich nie was gucken von dem, was der mir vorschlägt. Ich will immer meine Subscriptions gucken. Verdammt. Ja. Nun ja. Ja, ja, und als nächstes haben wir Deep Dream. Ja. Ja. Ich meine, das ist so über Twitter gegeistert. Mhm. Hashtag Deep Dream. Solltet ihr euch mal angucken. Das Bilder direkt aus euren Albträumen. Oh ja. Also man muss es, glaube ich, kurz erklären. Es ist ein neurales Netzwerk, das Anführungszeichen träumt. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Ich habe mich versucht, da einzulesen. Es ist ein ziemlich kurzer Artikel. Der ist aber nicht so leicht verständlich. Der verlinkte Artikel linkt auf den Artikel, den ich jetzt meine. Mhm. Da hat ein neuronaler Netzwerker bei Google mal geschrieben, so hier interessanter Fakt, während wir unsere Netzwerke debuggt haben, kamen crazy Bilder raus. Der Hintergrund ist, neuronale Netzwerke zur Bilderkennung, zum Beispiel sind auf diesem Bild jetzt Bananen oder Gorillas oder Dumbbells, wie heißen die, Gewichte, Hanteln. Und dann haben sie gesagt, okay, wir debuggen das jetzt. Wir nehmen jetzt ein Bild, das hat Rauschen. Das ist komplett nur Rauschen und schicken das durchs neuronale Netzwerk, das Bananen erkennen soll. Und das sagt er dann, keine Bananen. Und dann tweaken wir dieses Eingangsbild so ein bisschen, dass es sagt, okay, das könnte 10% Wahrscheinlichkeit eine Banane sein. Und dann iterieren wir uns so in die Richtung, bis der sagt, ja, das ist ziemlich sicher eine Banane und gucken, was da dran drauf ist. Zum Beispiel interessantes Finding mit den Hanteln. Die Bilder, die dann rausfallen unten, also die Bilder, wo dann durch Iterieren aus dem Rauschen hingekommen sind, dass der neuronale Algorithmus sagt, okay, das ist eine Hantel. Da war immer eine Hand dran an der Hantel. Hm. Weil die Eingangsbilder, mit denen die den Algorithmus trainiert haben, wohl alle Hanteln in Benutzung gezeigt haben und nie eine Hantel, die rumliegt. Also als Debugging-Tool ganz interessant. Hm. Und dann haben die gesagt, okay, jetzt machen wir mal einen Algorithmus, der, keine Ahnung, Vögel erkennt über einen leeren Himmel und gucken, wo der überall Vögel vermutet und tweaken an der Stelle so das, was er zu erkennen vermutet, so ein bisschen näher in die Richtung der Wahrscheinlichkeit, dass es so, dass er da die Vögel eher erkennt. Und also sprich, die das Level an Neuronen, weil es gibt so verschiedene Schichten von Neuronen, die für diese Bilderkennung verantwortlich sind. Und das geht von ganz primitiv, die oberste Schicht, die organisiert sich dann, dass sie Kanten erkennt und die nächste erkennt Formen und pipapo und die unterste erkennt dann oder höchste erkennt dann tatsächlich so Konzepte. Hier ist eine Banane, da ist ein Hundegesicht. Je nachdem, welche Schicht du auswählst, kannst du das, was diese Schicht so glaubt zu erkennen, also leicht verstärken in dem Bild und da kommt dann der Punkt raus, da werden diese Bilder dann total crazy. Mhm. Und die Kantenerkennungsalgorithmen zum Beispiel, die machen total, als wäre das mit einem Pinsel gemalt Muster auf Fotos, die wirklich wahnsinnig ausschauen. Und die Higher-Level-Schichten, die werden dann irgendwo meinen, ein Hundegesicht erkannt zu haben. Dann geht's halt los. Also der Lovecraft hätte seine Freude daran, ja, oder seine Albträume. Ja, also es ist auch dieser Effekt, also ich kenne das auch, wenn man so einschläft und dann kurz schon anfängt zu träumen, aber noch luzide ist. Dann kann man sich ja Dinge vorstellen und die passieren, also die sieht man dann. So. Also das ist so dieses, ich konzentriere mich nur stark genug darauf, dass da ein Hundegesicht ist und dann kommt da das Hundegesicht. Und genauso sehen, also so sehen diese Bilder auch aus. Also diese Bilder sehen tatsächlich so aus, wie das bei mir aussieht, wenn ich anfange zu träumen und dabei noch bewusst bin. So. Mhm. Das ist total eerie. Ja, und ja. das wirkt dann auch sehr schnell ja, Lovecraftig. So, es ist so phantasmagorisch, total abgefahrene, bunteste Welten, wo dann Hundegesichter aus Köpfen und Schultern und Armen und Fingern wachsen und Leute oder Körper nur aus Augen zu bestehen scheinen. Also es ist so the coolest thing ever. Ja, könnt ihr euch mal angucken, wir haben es verlinkt. Ja. Marcel, du schaust gerade das Paper an. Ich schaue mir die Bilder an. Die Bilder. Ja, ich habe noch ein Martin jammert über die Welt-Thema, und zwar, warum ist um Gottes Willen jetzt eigentlich alles ein Open-World-Spiel? So, ich weiß nicht, also ich habe so den Eindruck, es kommt jetzt ein 100-Stunden-Spiel nach dem nächsten, irgendwie Witcher 3, jetzt Batman, und früher war alles besser TM, so, weil wenn ich zurückdenke an das erste Arkham Batman, Arkham Asylum, das war irgendwie so, da hatte man so einen begrenzten Raum und man wusste, was man tun muss, und das war irgendwie so ein Ende in Sicht. So. Und wenn ich mir jetzt irgendwie Tests oder Videos zu diesem neuen Batman angucke, dann ist es ja, und Batman hat einen Anrufbeantworter und Batman hat irgendwie hier noch nebenbei eine Trockenreinigung, und es ist irgendwie so, du kannst irgendwie 1000 Dinge machen und musst dann auch noch Batmobil fahren, und es ist irgendwie so, na, ich habe schon genug zu tun, ich will nicht auch noch als Batman nebenher eine Trockenreinigung betreiben. Also es ist irgendwie so, warum muss das alles so lange sein? Warum können Spiele nicht irgendwie konsumierbar bleiben? Das erinnert mich an die ab und zu Twitter-Rants von Rami Ismail, wo er sagt, warum ist eigentlich in jedem Spiel inzwischen alles drin? Warum ist jedes neue Spiel, das rauskommt, Open World, Skill Tree, Crafting, genau, Experience und ein scheiß Pad, das du hochleveln musst. Mhm. Ich glaube, das ist so diese Risk-Averse-Scheiße von den AAA-Entwicklern, die sagen, das ist das, was jeder TM will. Und es ist halt auch so ein bisschen, also einerseits ist es halt auch eine Forderung, glaube ich, andererseits ist es halt auch so was, was in Tests halt gut kommt. Also ich habe das bei Assassin's Creed 3 halt auch irgendwie negativ festgestellt, weil ich mochte das erste Assassin's Creed, wo man so gut wie nichts machen konnte, außer reiten, Leute assassinaten und Türme besteigen. So, und dann kamen halt so irgendwie diese Reviews, so man kann halt so gut wie nichts machen. Dann haben sie irgendwie Minigame eingebaut und hier das noch und da, und jetzt kann man da noch ein Tower Defense Minigame spielen und Schnickschnack. Und seitdem interessiert mich diese Reihe nicht mehr, weil es gibt viel zu tun, die Spiele sind viel zu lang, und ich sehe da keine Linie mehr. Ja, es ist komisch. Also einerseits hast bei Assassin's Creed, das ist ein gutes Beispiel für mich, weil da war so ein, dadurch ist die Welt ein bisschen reicher geworden, dass man rumlaufen konnte. Ich habe das Zweier, glaube ich, mal angespielt. Dass du nicht dies auf Schienen montiert warst, weil das ist halt bei Spielen, die so tun, als ob du überall rumlaufen darfst, ist es dann ganz ätzend, wenn du plötzlich, okay, hier liegt so ein Seil auf dem Boden, da kann ich nicht drüber. Ich könnte dann normal drüber steigen, aber ich kann hier nicht abbiegen, weil das Level ist dann lang nicht designt worden. Und dass du da weit rumlaufen konntest und dass die Leute auch komisch geguckt haben, so wenn du dich auf eine Mauer gestellt hast und die Leute dich angeschaut haben, oh, was tut denn der da? Das bringt schon was an Realismus, aber es ist dann so, es wird dann schnell grotesk, weil in Yakuza 3 habe ich dann irgendwann, wurde der Bruder von irgendeiner kleinen Tussi als Geisel genommen und Lösegeld erpresst. Und ich war stundenlang beschäftigt, einen Hamburger für ihren blöden Hund zu suchen und zuzubereiten, weil das so ein Seitenquest war. Und ich wusste nicht, ob das noch da ist, wenn ich den Bruder aus der Geiselhaft befreit habe. Und das ist so komplett, also ja, ich stimme dir da voll zu in deinem Hass auf Open World. Und unnötig hinzugefügtes Open World. Ja, das ist irgendwie, also selbst bei Bloodborne geht es mir teilweise schon so, dass es mir einfach zu groß wird. Und da hat man nicht so dieses, ich habe eine Übersichtskarte und irgendwie 20 verschiedene Symbole, die irgendwie aufleuchten und Seitenmissionen anzeigen, sondern du läufst ja durch und machst die Dinge, die du machen willst. Ein paar davon sind optional, aber das wird dir nicht angezeigt oder so. Und selbst das wird mir eigentlich schon zu viel. Und dann irgendwie so diesen Effekt zu haben mit diesem, am besten noch so ein Mini-Radar unten, die irgendwie alle Sidequests und alle irgendwie Schnickschnack-Missionen GTA 5-mäßig anzeigen. Dafür bin ich, glaube ich, zu alt. Vielleicht ist diese Open-World-Geschichte am besten mit Plot verknüpft, wie es das alte Elite und das Galaxy on Fire auf dem iPhone gemacht haben. Die gehen los mit hier, handel mal, flieg rum, mach, was du willst. Und irgendwann kommt einer vorbei und sagt, so, jetzt geht der Plot los. Jetzt ist hier Alien-Bedrohung. Flieg da mal hin. Und du nimmst noch ein bisschen was an, keine Ahnung, exotischen Gewürzen mit, weil du weißt, da sind die teuer. Fliegst du hin, verkaufst sie. Wirst aber dann so schnell verhaftet und in diesen Plot eingesogen, dass du ab dann nur noch plotrelevante Missionen fliegen willst. Also du könntest vermutlich dann immer noch im Kreis handeln und hin und her fliegen und deine exotischen Gewürze verticken. Aber da hast du dann so den, du hast so das normale Leben schon erlebt, du hast die Open World ausgekostet und jetzt geht der Plot los, jetzt geht's ab. Vielleicht ist das eine sinnvollere Art, als weil diese Spiele, diese modernen Spiele versuchen dich ja auch so tutorialmäßig möglichst durchzulotsen und vorwärts zu schleusen, damit du nicht ewig in der Startstadt im Kreis läufst und alle Leute verprügelst. Ich finde es ja genau andersrum. Also ich habe ja mit so Open-World-Spielen überhaupt keine Berührung, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel Journey angucke, da hätte ich gerne im Nachgang eine Open-World gehabt. Also ich spiele das Ding durch und spiele es vielleicht sogar dreimal durch und dann öffnet sich die Welt ein bisschen und ich kann noch Sachen exploren und so, weil ich so gerne meine Zeit in der Welt verbracht habe. Aber von Anfang an mit so einer Open World konfrontiert zu sein, das stelle ich mir auch sehr stressig vor. Nun ja, wir gucken mal. Ich würde auf jeden Fall, ich fände es schön, wenn die Titel, die so irgendwie in meinem erweiterten Gamer-Freundeskreis gespielt werden, irgendwie weniger als 100 Stunden Zeitinvestition brauchen, damit ich mitreden kann. Also egal. Ich spiele halt wieder MOBA. Ich krieg nicht mal Gone Home auf die Kante. Ja, siehst du mal. Her Story. Das sind 3-4 Stunden, die halt lohnen sich. Oh, ja, ich weiß. Ihr habt das immer noch nicht, auch noch nicht, oder? Nee, Her Story habe ich mir noch nicht. Gibt's das für iPhone? Ja. Gibt's eigentlich auch His Story? Ich hab's nicht gefunden. Ja, das vielleicht ist ein ist Album iPad. Von Michael Jackson. Ah, cool. Vielleicht ist es nur iPad, das kann sein, aber es gibt es auf jeden Fall für iOS. Ja, weil lustigerweise iPad existiert für mich irgendwie nicht mehr. Her Story hier. Tja, siehst du mal. iPad ist für manche Spiele echt da, gut. Da, Universal. Auch Schnickschnack. Wenn man alles kaufen, runterladen, spielen. Sag so. Doch, dass es iOS ist, Mann. Ich dachte, das ist letztes Mal gesagt, iOS, Mac, Windows. Okay, krass. Ja. Nun ja. Und ist es spielbar auf dem iPhone? Hast du es angeguckt? Ich habe es auf dem iPad gespielt, aber ich gehe davon aus, dass es auf dem iPhone genauso gut ist. Krass. Ja, cool. Mit dieser kleinen... Leiten wir direkt in den Konsum über. Genau. Als erstes habe ich neben dem großartigen Her Story, das ihr spielen solltet, falls ihr es noch nicht gespielt hättet, eine Webseite, die sagt, wer was streamt. Ja, und genau. Die heißt, wer streamt es. Ja, das ist, wenn ich jetzt Game of Thrones angucken will zum Beispiel und frage mich, wer streamt es, dann kann ich meinen Browser nehmen und eingeben, wer streamt.es. Mhm. Und dann kriegst du Sky Go Error 217. Genau. Und der zeigt mir dann zum Beispiel Amazon 5 Staffeln verfügbar, Maxdome 5 Staffeln verfügbar, Sky Go 1 Staffel verfügbar, danach Error 217. es ist also ich finde es relativ cool gemacht. Es ist übersichtlich und du kannst halt flott deine Serie der Wahl rausfinden, bei welchem Bezahldienst du dir die runterladen kannst oder streamen anschauen kannst. Ja, ich hätte das gerne für alle alle Länderversionen von Netflix. Dass du gucken kannst, gibt es diese Serie in irgendeinem Landesstore von Netflix, den ich mit DNS mir faken kann. So. Also meinetwegen Magnum PI wird gerade aus dem US, ist gerade aus dem S-Store entfernt worden und wenn ich das jetzt weitergucken wollen würde, gibt es das vielleicht noch in Kanada. Ja, so. Und sowas hätte ich gerne, aber ich glaube, das gibt es nicht. Du bist dann wirklich hartnäckig in deinen Versuchen für Inhalte zu zahlen. Ja. Yeah. Ich bin doof, ich weiß. Ich habe es übrigens nicht geschafft, dem japanischen Store für diese Musik zu zahlen. Oh. weil sich die Bedingungen geändert haben und wenn du nicht in Japan wohnst, dann kannst du keine MP3s aus Amazon.Japan runterladen. Also ich müsste dann eine Adresse faken, die in Japan ist. Dann würde das eventuell gehen, aber ich verliere so langsam die Lust, diese 250 Yen Gutschein noch zu verbraten. Ja, als Letztes habe ich auf der Agenda was Neues, was Besonderes, was wir mal ausprobieren. Besonders ist ein bisschen blöd, egal. Audible hat uns gefragt, ob wir nicht mal für Audible Werbung machen wollen. Und dann dachte ich mir, machen wir doch mal für Audible Werbung. Oder? Ja. Ja. Jo. Und die Sache ist die, wenn euch irgendwie Audible interessiert, sprich dieses Abo, wo man irgendwie, wie viel zahlt man im Monat? Habe ich schon wieder vergessen. An 10 oder 10, glaube ich. Ja, kann sein. Und kriegst ein Hörbuch umsonst dann. Also genau. Für die 10 Euro. Ja. Aber es gibt viele Hörbücher, die teurer sind insofern. Genau. Und wenn euch sowas interessiert, wenn ihr schon immer mit dem Gedanken gespielt habt, hey, ich will bei Audible dieses Abo mir mal angucken und das über den Link macht, den es in unseren Shownotes gibt, dann kriegen wir auch noch was dafür. Und dann freuen sich alle. Und wir wollen jetzt niemanden zu Audible bekehren, aber falls wir sowieso Hörer und Hörerinnen haben, die das schon immer mal ausprobieren wollten, jetzt wäre die Gelegenheit, es zu tun und uns auch noch was Gutes zu tun. Insofern, ja, klicken. Klicken, kaufen, kaufen, klicken, kaufen. Oh, im Zuge dessen wollte ich auch noch mal The Martian empfehlen. Weil a title Martin Pittenauer, the things you might be interested in. Ja, wir hatten The Martian ja vor diversen Wochen schon mal. Mittlerweile gibt es auch den Kinotrailer für den Film, für die Verfilmung des Buchs. Und gibt es auch bei Audible, habe ich jetzt hier mal verlinkt mit unserem lustigen Affiliate-Link. Falls sich das jemand anhören möchte, auch jetzt ist die perfekte Gelegenheit. Einerseits, weil man uns was Gutes tun kann, andererseits, weil der Film ja jetzt bald kommt. Und da muss man sicher das Buch mal durchlesen. Durchhören. Ja. Ich mache da, ehrlich gesagt, mache ich keinen Unterschied zwischen Lesen und Hören. Das ist irgendwie, das ist für mich das Gleiche. Also ich mag Hörbücher. Leider gibt es oft Bücher, die ich gerne hören würde, dann nicht als Hörbuch. Ich habe noch nie ein Buch gelesen, das ich gehört habe oder umgekehrt. Nein. Und das ist auch komisch. Ich habe zwei Autoren, deren Hörbücher ich höre. Die lesen die selbst. Und ich traue mich nicht, den Bücher zu lesen, weil die in meiner Stimme zu hören, wäre... So seltsam. Ich weiß, was du meinst. Also ich habe auch die komplette Anhalter-Serie gelesen von Douglas Adams in der BBC-Ausgabe, die man, glaube ich, nicht mehr bekommt. Und alles andere ist einfach falsch. Selbst das selbst zu lesen ist einfach Sakrileg. Also es ist einfach nur richtig, wenn Douglas Adams das selbst liest. Ja. Nur Douglas Adams kann es richtig lesen. Ja. Ja, Hörbücher kann man machen. Wenn man bei uns klickt, dann kann man das sogar machen und uns was Gutes tun. Ansonsten sind wir jetzt am Ende tatsächlich mal wieder angekommen. 217. 217. Fehler 217. Tschüss. Tschüss. Error. Congratulations on making the decision. I get your password situation much better alive. Next, you've got to choose a master password you can use. Here's some basic rules to keep in mind. There's no such thing as perfection. You just need to improve on what you've got. No password is totally unbreakable. But to thwart the thieves, you can do a lot. Randomness is the best defense against all those you defend against, and so you gotta keep it random. A password that you can't recall ain't no good to you at all, but you better keep it random. Let's start with a phrase like I have two dogs, Molly and Patty. Next, add some spaces. Those are just so it's easier for you to read. Now start to think from a nefarious hacker's point of view. thwart them, you'll want to lie. There are more ways to lie than to tell the truth. So now let's change the phrase. I have three bats, Larry, Moe, and Curly. And let's not make sense. I have 35 bats, Larry, Moe, and Curly. Larry, Moe, and Curly is a predictable phrase. And predictable, we don't want for sure. I have 35 bats, Larry and Amy. It has fewer words, but it's more secure. But remember, randomness is the best defense against all those you defend against. And so, you gotta keep it random. A password that you can't recall ain't no good to you at all. But you better keep it random. Randomness is the best defense against all those you defend against. And so, you gotta keep it random. A password that you can't recall ain't no good to you at all. But you better keep it random. Come up with a random.